Mein Name ist Andy. Man nennt mich Detective Andy. Mein Spiel heißt Mord. Mein Spielplatz ist die Lower East Side in Manhattan. Vielleicht kennt ihr die Lower East Side und ihre Hauptschneise, die Bowery. Möglicherweise habt ihr den alten Mae West Song gehört. Oder ihr seid auf dem Weg vom Flughafen über die Williamsburg Bridge reingekommen und die Bowery raufgefahren. Und musstet nur mal kurz an der Ampelecke Houston Street anhalten. Und bekamt einen Schock. Denn die Penner, die sich da rumtreiben und trinken, haben sich deinem Wagen genähert und dich und deine Familie erschreckt. Du hast die Fenster hochgeleiert und die Türen verriegelt, aber diese lebendigen Leichen, die deinen Wagen bedrängen, wollen dich nicht bedrohen. Ach, sie wollen deine Windschutzscheibe putzen, mit einem schmutzigen alten Lappen ein-, zwei-, dreimal drüber wischen und schon siehst du gar nichts mehr durch die Scheibe. Dann streckt sich dir eine zittrige, klebrige Hand entgegen und fordert einen Vierteldollar oder wenigstens 10 Cent für eine Flasche. Damit können sie dann durchhalten und die nächste Nacht überstehen. In der Gosse, unter einem Zeitungsfetzen. Ich halte meinen Streifenwagen an und bin mittendrin. Zwischen verfallenen Häusern, stinkigen Bars, Müll, Pisse, Kacke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Straße mal eine Allee war, die all die holländischen Farmhäuser verband, dass hier Bäume standen, Vögel zwitscherten und vielleicht sogar ein scheuer Kuss unter einer Eiche getauscht wurde. Säubere sie, sagst du. Ist nicht machbar. Die Bowery wird sich weigern. Man hat es im vergangenen Jahrhundert versucht, in diesem Jahrhundert ohne Erfolg. Der alte Song hat recht. Oh, die Bowery, ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe da nicht hin. Aber ich arbeite da. Detective Andy und der Disco Passion Mord. Hörspiel von Anthony J. Ingrassia. Aus dem Amerikanischen von Wolf Teichmann. Harold, wie spät ist es? Gerade 3:30. Warum dauern die Freitage immer so lange? Na, denk doch einfach daran, wie du morgen den Tag genießen wirst. Zu Hause rumhocken. Nichts als in die Glotze schauen. Wozu ich mal Lust hätte, wäre in diese Disco Passion zu gehen. Dauernd sind Fotos von berühmten Stars in der Zeitung, die da gewesen sind. Gestern Abend ist Nick Tompkins da gewesen. Also ich weiß nicht, was ihr Frauen an dem findet. Na, echt sexy. Taff und doch sensibel. Hat einen geilen Hintern. Wie echten Cops kann ich in Shorts und Stiefeln rumrennen, wie der das da im Fernsehen macht. 3-Etagen-Disco. In Susis Klatschkolumne habe ich gelesen, dass es in der 4. Etage Sofas gibt und riesige Kissen und Schummerlicht. Ach, darauf bist du aus am Wochenende? Also ich würde doch da nicht mit irgendwem raufgehen, das nicht. Aber ansehen würde ich den Laden schon ganz gern mal. Und vielleicht Nick Tompkins treffen. Dennis, liest du schon wieder Zeitung? Ach, nie komme ich mal irgendwo hin, wo was los ist. Mein Freund hasst Diskos. Er geht überhaupt nie mit mir aus. Na, dann lass dich doch von Andy mal mitnehmen. Er kennt den Typ, dem das Passion gehört. Nein, im Ernst? Vergiss den Laden jetzt. Was meinst du, kann ich meinen Bericht bald haben? Sauber, abgetippt. Ja, Captain. Was war mit dem Mord und dem Selbstmord in MUA? Anscheinend das Übliche, Sir. Andy und Frank sind der Sache nachgegangen. Sie sind gerade im Leichenschauhaus. Tag, Leute, Captain. Seid ihr endlich fertig? Captain, das war wirklich ein Schlachtfeld. Der Typ hat gewütet wie ein Berserker. Hat seine Freundin durch die ganze Wohnung geballert und zum Schluss sich selber die Birne weggeblasen. Rührei, Pizza. Müssen wir uns die Einzelheiten anhören? Ich dachte, nach einer Weile würdest du dich dran gewöhnen, Janice. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Außerdem ist es die Art, wie du das sagst, Frank. Schluss jetzt, Frank. Komm mit in mein Zimmer. Ja. Wieso regst du dich überhaupt noch so auf? Also ich halte wirklich öfter den Mund, als ich ihn aufmache. Wo ist Frank? Beim Captain drin. Immer schafft es Frank, dass ich diese Berichte allein schreibe. Janice. Schmeiß mir doch mal ein B3-Formular rüber, ja? Hier. Danke. Frank sagt, es sei eine Riesenschweinerei gewesen. Oh, dieser Typ ist echt ausgerastet. Eifersucht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer irgendwen so sehr liebt. Ich würde das nicht Liebe nennen. Vielleicht Besessenheit, Begierde, alles. Nur nicht Liebe. Ich sag's Ihnen doch, Captain, es ist Mord und Selbstmord. Da bist du ganz sicher? Ist der Ehemann sauber? Der Ehemann ist sauber, Hank. Er ist Bauunternehmer. Er hat den ganzen Tag in Jersey zu tun gehabt. Warum hast du mir das nicht gesagt, Frank? Wollte ich gerade, Captain. Ich möchte, dass der Bericht bis Montag rausgeht. Aber, Captain, ich habe doch noch zwei neben dem, der in der Maschine ist. Warum dauert das so lange? Die Leute werden so schnell umgebracht, dass ich mit dem Tippen nicht nachkomme. Dann muss eben einer länger bleiben. Ich möchte, dass Montag früh alles rausgeht. Also, ich habe letztes Mal länger gemacht. Heute Abend feiert meine Frau Geburtstag, da kann ich unmöglich zu spät kommen. Also, dann bin ich also dran. Ich, der schlechteste Tipper der Welt. Versuch's doch diesmal mit drei Fingern, Andy, statt mit zwei. Danke für den Tipp, Captain. Und dir? Ist auch nicht nach Überstunden, weißt du, Janice? Boah, vielleicht doch. Was? Ist doch nicht möglich. Und was sagt die Gewerkschaft dazu? Vielleicht tue ich es als Tausch gegen was anderes. Vorsicht, Andy. Du kennst den Typ, dem die Disco-Passion gehört? Howie Meehan. Ich möchte ja, mal hin. Wenn du Samstagabend mit mir ausgehst, tippe ich dir den Bericht. Sagen wir die nächsten zwei Überstundenberichte dazu und die Sache ist abgemacht. Du hast gewonnen. Ich will da nämlich hin. Andy geht in die Disco. Da das nun geregelt ist, können wir ja mit der Arbeit fortfahren, nicht? Andy, kommst du mal mit in mein Büro? Na klar. Zigarette? Ja, danke. Ich versuche weniger zu rauchen. Was gibt's? Du kennst den Besitzer von der Disco Passion. Ja, wir waren Kameraden in der Armee. Aha. Ganz schön clever, dein Freund. Wieso? Er hat eine von den Bruchbuden genommen, sie außen so vergammelt gelassen, wie sie war, und innen einen Palast daraus gemacht. Aber auf der Bauerei. Und? Steht da wie ein Leuchtturm in der Wüste. Ganz schön was los da unten. Berühmte Leute. Reiche. Nicht ganz so reiche. Jede Menge Musik. Und ich denke auch, jede Menge Koks. Dein Freund muss ziemlich dumm sein. Oder er kennt eine Menge Leute. Er ist nicht dumm. Es mag ja angehen, dass sich ein Fernsehpolizist wie Nick Tompkins in dieser Disco sehen lässt, aber... Ich habe Howie 6 Jahre nicht mehr gesehen. Bis auf ein paar zufällige Begegnungen. Vor Gericht? Nein, dafür ist er zu schlau. Ich bin bloß neugierig, der alten Zeiten wegen. Howie war mein bester Kumpel in der Armee. Das war ein Typ, zu dem man aufschauen konnte. Dass ihr so gut befreundet wart, habe ich ja gar nicht gewusst. Das hat sich ja auch geändert, seit er auf der anderen Seite steht. Howie wollte Strafverteidiger werden. Er war einer von diesen Burschen, die jeden mickrigen Fall übernehmen, den der Richter auf seinem Terminkalender hat. Aber daraus ist nichts geworden. Nach dem Jurastudium ist er ins Nachtclubgewerbe eingestiegen. Und wie kam's zu dieser Kehrtwendung? Lorraine. Hätte ich mir denken können. Lorraine hat ihm total den Kopf verdreht. Sie arbeitet nur in Clubs, durch und durch ein Nachtmensch. Jemand, der die Menge braucht. Sie war nicht die Frau eines Rechtsanwalts. Das Einzige, wofür Lorraine sich interessierte und wofür sie wirklich sorgt, das ist sie selbst. Also, dann sei vorsichtig. Ja, danke, Hank. Wofür? Dafür, dass du dir Gedanken machst. Okay, ich komme wieder schon. Herein spaziert. Später. Detective Andy. Hallo, Junior. Kommen Sie rein, gehört Sie zu Ihnen? Ja. Kommen Sie, bevor diese Beute die Tür stürmt. Ich habe Sie die Ewigkeit nicht mehr gesehen, seit ich Sie mit diesem Pfund Kokain festgenommen habe. Mein Anwalt hat bewiesen, dass dieser Kokster hier irgendwen anderen in den Wagen gekommen ist. Ja, ja. Sind die es hier? Oder ist das ein freundschaftlicher Besuch? Nö, ist bloß ein Besuch. Wollt mir mal ansehen, was hier so interessant ist, dass jeder davon spricht. Ist Howie da? Der Boss ist immer da. Ich ruf mal eben nach oben durch. Komm, Janice. Mr. Meehan, Detective Andy ist hier, möchte Sie sprechen. Richtig, Sir? Ja, leibhaftig. Ja, Sir. Gleich hinter der Kasse ist der blaue Aufzug zum 7. Stock. Ich sag nur noch dem Mädchen durch, dass wir hochkommen. Dankeschön. Schon gut, Junior. Ich kümmere mich um Detective Andy. Hallo, Lorraine. Oh. Howie hat eben durchgerufen, also ich wollte meinen Ohren nicht trauen. Nett von dir, dass du runtergekommen bist. Ich konnte dich doch nicht ohne offizielles Geleit lassen. Man kann verloren gehen hier drin. Das kann ich mir vorstellen. Das ist Janice, meine Sekretärin. Ui, sehr hübsch. Ganz schön schick. Ich habe schon lange keinen weißen Angora-Pullover mit einem spitzen schwarzen BH gesehen. Ich weiß noch wann. So viel zum Leben in der Vergangenheit. Jetzt kommt erstmal rein. Disco Passion hat jedem was zu bieten. Selbst euch. Also bis später, Detective Andy. Komm ja schon, macht euch nicht in die Hosen. Hi, Squeaky. Hi. Genau der Mann, den ich brauche. Hey, Mister, hast du mal $1,000 für mich? Hau ab, du Arsch. Du weißt doch, dass du hier nicht zu betteln hast. Mister. Hau ab, bevor ich die Bullen hole. Die verfrachten dich gleich in die Klinik. Los, $1,25, Mister. Gib ihm schon die Patienten. Nimm die Vorschriften. Außerdem, wenn du einen Kenner was gibst, kommen die alle hier. Nee, ich nicht. Verschwinde hier, oder ich trete dir dermaßen den Arsch, dass du fliegst. Reg dich ab, Junior. Diese Typen sind deprimierend, Mann. Aber davon abgesehen, ich bin froh, dass du da bist. Du bist sehr froh, dass ich da bin, Junior. Du weißt, ich habe immer nur vom Feinsten, aber dieser Koks hier ist absolute Spitze. Weiß und sehr, sehr rein. Glaub mir, das Beste vom Besten. Ich glaub dir, du hast immer das Beste. Squeaky. Hör auf, mich Squeaky zu nennen. Ich kann es nicht ändern. Du bist nun mal der cleanste Koks-Dealer in der Stadt. So richtig squeaky clean. Du bist eben den Umgang mit einem graduierten Studenten der Philosophie nicht gewohnt. Hey, wie bei Koks überrascht mich gar nichts mehr. Ich habe schon mit allen zu tun gehabt. Egal, von der Straßennutte bis zum Priester. Wie viele Tüten? Der Preis ist hochgegangen. Hör mal. Du bist der Einzige, dem ich erlaube, in diesem Club zu arbeiten. Ich bin auch der Einzige, dem du trauen kannst. Hör mal, dass du studiert hast, ist noch kein Grund, mir das Leben schwer zu machen. Junior, der Preis ist zwar hochgegangen, aber dafür fällt deine Scheibe auch ein bisschen dicker aus. Daran erkenne ich dich wieder. Jetzt nehme ich 10 von diesen hübschen Tüten. Das sind $1,000. Mit Rabatt. Mit Rabatt. Hier deine Extra-Tüte. Steck sie dir in die Nase und du weißt, was Sache ist. Herein. Hallo, Howie. Oh, Arlene. Howie, sei nicht so enttäuscht. Entschuldige, ich dachte, es wäre anders. Was könnte ich für dich tun, Arlene? Ich brauche Kleingeld. Diese Leute haben nur $100-Scheine. Wie viel hast du da? 10.000. Okay. Hier sind 5.000 in 50ern, 3.000 in 20ern und 2.000 in 10ern. Hör mal rein, Andy. Andy! Hi, Howie! Ich hab dich noch nie jemanden umarmen sehen, Howie. Du kennst dem Howie doch nicht so gut, wie du denkst, Arlene. Andy, das ist Arlene. Hi. Angenehm. Detective Andy. Howie umarmt einen Bullen. Sonst noch was? Lass gut sein, Arlene. Bevor Sie gehen, kommen Sie doch mal an die hintere Bar. Das ist der einzige Ort in dem Höllenpfuhl hier, wo man reden kann. Ich glaube, wir lassen euch zwei jetzt allein, damit ihr über alte Zeiten reden könnt. Kommen Sie nachher vorbei? Oh ja. Er ist süß, Howie. Passt bloß auf. Er wird mir noch den Kopf verdrehen. Komm jetzt, Arlene. Andy steht auf anständige Frauen, nicht auf Mädchen, die im Puff geboren sind. Mach dir keine Sorgen um deine Sekretärin, Andy. Okay. Ich werde auf sie aufpassen. Setz dich doch. Ich glaube, Arlene mag dich. Ich glaube, Arlene mag dich. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Na ja, vielleicht ein bisschen. Und Lorraine stört das nicht? Und du kennst doch Lorraine. Die stört sich ja nichts. Aber lass uns nicht darüber reden. Reden wir lieber von dir. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Tja, du bist eben zu sauber gewesen. Und du kennst mich, Andy. Ich spiele immer sauber. Ich weiß, aber... Aber auf der falschen Seite. Das hast du gesagt, nicht ich. Das brauchst du nicht zu sagen. Ich weiß, wie du darüber denkst. Andy, ich habe keine Freunde hier. Ich vermisse das, was unsere Freundschaft ausmachte. Aber ich musste mich entscheiden. Ich sage ja nicht, dass du die Freundschaft aufgegeben hast. Ich weiß, wir sind Freunde, selbst wenn unsere Wege sich in den vergangenen 30 Jahren kaum mehr als ein Dutzend Mal gekreuzt haben. Ich rede davon, dass du aufgegeben hast, woran du glaubtest. Ich glaube noch immer an das, was ich glaube. Ich bin noch immer so fair, wie es geht. Ich bin noch immer so ehrlich, wie es geht. In der Unterwelt. Andy, ich besitze eine Diskothek. Ich verkaufe keine Drogen an 13-Jährige. Und was ist mit den Drogen, die hier rumfliegen? Etwas Koks, ein bisschen Gras. Andy, während der Prohibition waren die Leute scharf auf Bourbon. Jetzt sind sie scharf auf Koks. Du weißt doch, was läuft. Wenn du Geld machen willst, musst du den Leuten geben, was sie haben wollen. Ein Haufen armer Ärsche sind sie, weiter nichts. Es gibt doch wahrhaftig Wichtigeres zu tun, als sich um irgendeinen Computerknecht zu kümmern, der sich samstagabends in der Linie Koks reinzieht. Das kommt drauf an. Richtig, es kommt darauf an. Verurteile mich nicht, Andy. Ich verurteile dich nicht. Du bist der einzige Mensch, dem ich das erlauben würde. Howie, ich verurteile dich nicht. Ich habe an diese Ideale geglaubt, die du hattest, als wir uns kennenlernten. Ich muss immer wieder denken, was uns allen verloren geht, wenn jemand wie du sich für die andere Seite entscheidet. Ich habe dich enttäuscht, Andy. Es tut mir leid. Howie, Wie lange glaubst du, dass du hier anständig bleiben kannst? Ich habe eine Menge Leute enttäuscht. Meine Familie, meinen lieben alten Professor Putnam. Alle haben sie gedacht, ich würde der super Strafverteidiger werden. Stattdessen mache ich mich dauernd strafbar. Und deine Eltern? Die haben sich mit allem abgefunden. Sie haben es Lorraine nie verziehen, dass sie mein Leben umgekrempelt hat. Dass ich ohne sie nicht sein konnte, dass ich sie liebte, haben sie nie verstanden. Hat sie nicht irgendwann mal genug gehabt von all dem Nachtleben? Nee, nicht Lorraine. Sie liebt es noch immer. Ich auch. Sie ist eine wahre Königin der Nacht. Entschuldige, Andy. Ja, Junior, was ist? Sag ihnen, sie sollen an der Garderobe warten. Ich schicke wen runter, der sie abholt. Andy, ich muss was Geschäftliches erledigen. Löhnen? Immer. Man muss sich um jeden kümmern. Du weißt doch Bescheid. Du solltest dich von Lorraine herumführen lassen. Polizei? Gewerbeaufsichtsamt. Jeder will was abhaben von dem Kuchen, ne? Wenn du am Leben bleiben willst, musst du selbst hier unten teilen. Wie viel gibst du denn so ab jede Woche? 25 Riesen und mehr. Aua. Tja, es gibt eine ganze Menge städtischer Behörden. Alle wollen sie Geld machen, ohne dass es über die Steuer geht. Keiner zahlt gern Steuern. Und die Scheiße ist, Andy, ich muss die anderen Clubs überbieten, die manchmal wirklich löhnen, bloß um mich schließen zu lassen. Naja. Ist was? Nichts. Andy, du kannst das Leben noch immer nicht akzeptieren, wie es ist. Das Leben? Doch, das kann ich akzeptieren. Sogar genießen. Ich kann nur den Teil davon nicht akzeptieren, der stinkt. Die Musik ist geil. So wie du. Möchtest du noch Sekt? Gerne. Den kriegen wir aber nur an der Bar. Aber ich sitze hier so gern mit dir. Küss mich. Möchtest du nach oben in den vierten Stock? Fickst du gerne in der Öffentlichkeit? In Gesellschaft macht's mehr Spaß. Danach können wir wieder runtergehen und tanzen. Na Jungs, wollt ihr was? Oh, du hast immer das perfekte Timing. Hast du was? Was für eine Frage. Wie viel? 2 für heute. 3. Was mit morgen und Montag? Also sagen wir 5. Mit euch mache ich immer gern Geschäfte. Das wären dann $700. Die Inflation schlägt wieder zu. Reaganomics, Jungs. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Ihr könnt mir glauben, das Zeug hier ist große Klasse. Ihr werdet mehr davon wollen. Hi, willst du was? Wie bitte? Ob du was willst? Was? Vergiss es. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja. Wie heißt du denn? Janice. Und du? Man nennt mich Squeaky. Wieso denn gerade Squeaky? Erstens, weil ich nie wen verpfeife. Und zweitens, weil ich so squeaky clean bin. Aha, ja, zumindest siehst du so aus. Bin ich auch. Hör mal, ich finde dich irgendwie nett. Wie wär's, wenn wir uns im zweiten Stock an der hinteren Bar treffen? Das ist der einzige Ort, wo man reden kann. Okay. Ich muss nur noch schnell ein paar Freunde begrüßen. Wir sehen uns in 20 Minuten da oben, ja? Gut, abgemacht. Arlene! Ein Franzmann im Eimer, 2 Polen mit Wasser, 4, 3 Korkenzieher, 5 Schotten mit Würfeln und 2 schwarze Russen. Hier ist dein König Louis im Eimer. Und gleich wieder da. Paul, können wir noch reden vor der Party heute Nacht? Ich hab doch gesagt, ja, wie oft willst du mir noch auf den Bäcker fallen? Ich will bloß sicher gehen, das ist wichtig. Du gehst mir allmählich auf die Nerven, mach jetzt die Bestellung fertig. Ja, mein Paulchen. Arlene, kannst du mal bitte herkommen? Das Hurenstück will was von mir. Dann geh. Du hast gut reden. Die lässt mich nicht in Ruhe. Dann lass du sie in Ruhe. Denk ja nicht dran. Nein, ich kenne deine scharfe Zunge. Sie fängt immer an. Und du musst immer das letzte Wort haben. Aber ich... Mach mich nicht wütend. Arlene, ich warte. Geh schon. Okay. Nun, Andy, wie gefällt es dir? Eindrucksvoll. Schon toll. Ja. Hoffentlich finde ich Janice wieder. Was darf's denn sein? Scotch on the Rocks. Lädst du diesen reizenden Herrn ein auf die Party heute Nacht, Lorraine? Party? Unser Kellner Paul geht nach Hollywood. Er hat eine große Nummer in Nick Tompkins Serie gezogen. Arlene, wo sind meine vier Polen mit Wasser? Komme schon. Lad ihn ein, Lorraine. Nick Tompkins? Der wird doch hoffentlich nicht auf der Party sein. Dann kriege ich Janice überhaupt nicht mehr nach Hause. Oh, immer noch der alte Andy, der sich zu Hause am wohlsten fühlt. Nein, Tompkins ist glücklich wieder in Hollywood gelandet. Und du, Lorraine? Du kriegst wohl nie genug von dem Betrieb hier, was? Ich werde die Nacht nie satt haben, Andy. Oder besser, das Nachtleben. Ich liebe diese Atmosphäre, die Menschen, den Rauch in der Luft. Danke. Und den Koks in der Nase. Ein bisschen Spaß hat noch nie geschadet. Noch nie? Wenn man stark ist. Spaß ist nur für die Starken. Andy, hi! Hey, wo hast du gesteckt? Ja, überall. Oh, es ist fantastisch hier. Danke. Mir ist sogar jemand begegnet, der mir gefiel. Er wollte, dass ich mich hier mit ihm treffe, aber ich Trottel bin im Videoraum stecken geblieben. Du, die zeigen da nicht nur Rockvideos, Andy. Nein. Ich bin froh, dass ich vorher noch nichts gegessen hatte. Dann muss es einer von den Operationsfilmen gewesen sein. Ja, die Brustamputation. Lorraine, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Sei nicht so schockiert. Meistens spielen wir den, wenn wir schließen wollen. Der Laden ist dann schneller leer. Wie können die Leute sich das nur anschauen? Und das wisst ihr doch genauso gut wie ich. Bei Sekt, Cocktails, Gras, Koks. Na, wie ist die Stimmung? Ach, irgendwie lustlos, also bis jetzt. So, wie wär's mit einer Flasche Dom Perignon? Auf Rechnung des Hauses. Das hört sich gut an. Und was sagst du dazu? Wie war doch gleich dein Name, Kleines? Janice. Ach, und ich sag nicht nein. Arlene? Ja, Howie? Zwei Flaschen Dom Perignon. Sofort, Howie. Arlene, wo bleibt meine Bestellung? Langsam, langsam. Ah, das ist der junge Mann. Seinetwegen geben wir heute die Riesenparty. Janice, guck mal. Der kriegt eine Dauerrolle in deiner Lieblingsserie. Supercop? Mit Nick Tompkins? Oh, kommt der? Nein, er kommt nicht. Also, dann können wir auch gleich nach Hause gehen, weißt du? Du hast noch immer was gegen Partys, Andy. Nur wenn sie morgens um 6 anfangen. Oh, das sind doch die besten Partys. Stimmt, Howie. Er ist noch immer ein großer Küsser, Andy. Hier ist der Champagner, Leute. Genießt ihn. Howie, Süße, dafür musst du unterschreiben. Bitte, ja. Für einen Kuss durch alles. Und für einen Kuss von mir, was würdest du dafür tun? Wie ist er denn so? Wer denn? Janice hat wirklich gehofft, sie könnte Nick Tompkins hier treffen. Und nicht du auch noch, Süße. Warum fahren bloß alle so auf diese Tunte ab? Danke, Arlene, es ist gut. Ja, er ist eine riesige Tunte, schwul wie sonst was. Ach, musst du immer wieder damit anfangen. Arlene, das ist ziemlich unfair. Ich hätte es mir ja denken können, Süße. In einer Disco, in der ein ganzes Stockwerk für menschliche Gelüste reserviert ist. Wie glaubst du denn, wird so ein Prachtexemplar von Kellner entdeckt? Arlene, was glaubst du, was passiert, wenn mir der Geduldsfaden reißt? Du machst einen Knoten rein. Arlene hat gerade über dich gesprochen. Nur Gutes will ich hoffen. Dass man so gut mit dir auskommt, Schnuckiputz. Oh, da ist ja der Junge von vorhin. Der? Kennst du ihn? Man könnte sagen, dass er Stammgast ist. Hallo, Squicky. Alles erledigt? Ja, sozusagen. Ein Foto, Mr. Meehan? Ja, nur zu, Jerry. Komm, du musst mit drauf, Squeaky. Tschüss. Okay, alle hoch die Tassen. Bisschen höher und lächeln. Oh, sieht alle gute auseinander. Freunde. Sehr schön. Noch eins. Und noch eins. Danke. Du bist ja ziemlich schweigsam. Dasselbe wollte ich auch gerade zu dir sagen. Ja. Ich sag dir, was ich gedacht habe, wenn du mir sagst, was du gedacht hast. Einverstanden. Du fängst an. Also, ich habe immer wieder dran denken müssen, was für ein aufregendes Leben die alle führen. Janice, du lässt dich doch davon nicht beeindrucken. Hast du schon mal so einen Club bei Tageslicht gesehen, wenn keiner da ist? Nein, ach, beeindrucken können die mich auch nicht. Die leben in der Nacht, alles aufregende Menschen, alles schöne Menschen. Aber zum Beispiel dieser Typ, den ich da kennengelernt habe, Squeaky. Ja, ich habe gemerkt, dass du dich für ihn interessierst. Meinen Freund kennst du ja. Der findet's riesig, wenn er sich zu Hause die letzte Filmschnulze reinzieht. Squeaky ist viel interessanter. Sieht klasse aus, richtig sexy. Und küssen kann der... Janice. Ich bin doch nicht verheiratet, nicht mal verlobt. Naja, aber was soll's? Skriki kommt aus sehr guter Familie. Der Vater ist Arzt. Und der macht demnächst an der Columbia seinen Doktor in Philosophie. Na dann, ist ja alles in Butter. Und der ist der Koksdealer für diesen Laden. Er verkauft Koks wie andere Leute heiße Würstchen auf dem Fußballplatz. Na dann, sind wir ja in bester Gesellschaft. Also ich kann diese krummen Touren einfach nicht mitmachen. Nicht einen Tag könnte ich das durchstehen. Das können auch nicht viele. Dein Freund Howie kann. Howie hat immer alles bekommen, weil er auch immer viel gegeben hat. Er war immer stark, aber er hat auch auf sich aufgepasst. Mit der Kombination kann man nicht verlieren. Ich glaube, du vermisst seine Freundschaft. Nee, ich vermisse den Kerl. Die Freundschaft ist noch da, das weiß ich. Ich bin sicher, dass er für mich da wäre, wenn ich ihn brauchte. Meinst du? Bestimmt. Im Innersten ist er noch derselbe. So, Janice, da wären wir. Home sweet home. Danke, Andy. Lady, tut mir leid, die Toilette ist besetzt. Gibt's noch eine andere hier unten? Nur für Gentlemen. Warum nehmen Sie nicht die? Es sind sowieso fast nur Schwule dran. Wie bemerkenswert, dann warte ich lieber. Und Sie können? Wo sind Sie her? Holland. Konnte ich am Akzent hören. Ich habe keinen Akzent. Lady, New York hat jeder einen Akzent. Warten Sie, ich gehe mal schauen, was da drin los ist. Lady, bitte gehen Sie da nicht rein. Ja? Howie, hier wird dir was gar nicht gefallen. Was ist das, Junior? Arlene musste mal für kleine Mädchen. Jetzt liegt sie da drin mit einer Überdosis. Tot. Halt wie ein Fisch. Lass niemand ran. Was war das? Ich glaube, oh mein Gott, auf Holländisch. Ich hab dir doch gesagt, sei vorsichtig. Was ist denn so ungewöhnlich an der Überdosis? Wenn ich dir sage, dass die Disco, die dein Freund da hat, verdammt heiß ist, dann kannst du mir das glauben. Kein Polizeibeamter lässt sich da freiwillig sehen. Das Gewerbeaufsichtsamt kam gerade, als ich da war. Na toll. Du bist gerade so um Haaresbreite rausgekommen. Die Zeitungen waren voll davon heute Morgen. Hoffentlich passiert woanders noch was Schlimmeres, damit die Verandias frisches Fleisch kriegen. Captain Murphy? Ja? Ja? Ach du Scheiße. Okay. Tja, das hat uns gerade noch gefehlt. Was? Laut Autopsiebefund ist das Mädchen an einer Überdosis Heroin gestorben, dem Strychnin beigemischt war. Aber die war doch ein Kokskopf. Richtig. Durch das Strychnin wird es Mord. Und bei wem hat man wohl Heroin mit Strychnin in der Tasche gefunden? Na? Bei deinem lieben Freund Howie Meehan. Wo ist er? Unten, hinter Gittern. Ich will zu ihm. Andy, es geht um Mord und wenn wir da ermitteln, werde ich Frank den Fall geben. Vergiss es, Hank. Dieser Mann und ich, wir kennen uns seit Urzeiten. Ach Gott, nochmal, du willst einfach nicht hören. Nicht, wenn es um Howie geht. Niemals. Entschuldige. Andy, was machst du denn hier? Ich sollte derjenige sein, der diese Frage stellt. Es sieht so aus, als ob die Dinge ein bisschen außer Kontrolle geraten wären. Du erwartest doch wohl nicht, dass ich... Andy, soll ich dir einen guten Rat geben? Hm? Lass diese Sache. Und lass mich in Ruhe. Was habt ihr bloß alle? Keiner will, dass ich meinen Job mache. Geschweige denn einem Freund helfe. Dein Freund braucht keine Hilfe. Und außerdem arbeitest du zu viel. Du brauchst mal Ruhe. Howie, warum hast du das Heroin mit dem Strychnin in der Tasche gehabt? Andy, halt dich da raus. Die Dinge sind einfach außer Kontrolle geraten. Sowas passiert eben manchmal. Verdammt nochmal, Howie. Eine junge Frau ist tot und du bist der Haupttatverdächtige. Der elektrische Stuhl ist wieder da, falls du das noch nicht gehört hast. Ich habe davon gehört. Weißt du noch, wie wir nächtelang rumgesessen und über Ideen und Begriffe gesprochen haben? Ach. Der Begriff des Dunklen zum Beispiel. Das Dunkle wird langsam zu Licht. Es ist unmöglich, das Dunkle über Nacht in Licht zu verwandeln. Es ist eine langsame Veränderung, du weißt das. Wie viele Jahre bist du jetzt dabei? Ein Tropfen Licht wird von der Dunkelheit einfach verschluckt. Howie, ich kann mich da nicht raushalten. Diese Sache kann uns beiden über den Kopf wachsen. Aber das wird sie nicht. Verrenn dich da nicht. Ich glaube nicht, dass du dieses Mädchen umgebracht hast. Wache! Überlass das wem anderen. Du verbrennst dir nur die Finger. Dumm warst du nie. Stimmt, und das bin ich auch jetzt nicht. Andy, hör auf mich. Hör auf mich! Komm ja schon, mach dir mal hinten die Hosen. Oh, Detective Andy. Hallo, Junior. Ich dachte, das wäre einer von diesen scheiß Reportern. Du gehörst auch zu denen, mit denen ich reden will. Ich weiß nicht viel. Ich bin immer hier unten an der Tür. Erzähl mir keinen Scheiß, beantworte einfach meine Fragen. Lass es mich mal Luft holen, Detective. Wenn ich diesen Leuten was anhänge, kriege ich nie wieder Arbeit in dieser Stadt. Beantworte meine Fragen. Was wollen Sie wissen? Hast du was gehabt mit dem Mädchen? Sure, jeder hat was mit ihr gehabt. Aha. Howie Meehan auch? Kann sein. Kann sein? Ja, das war nicht dem Boss seine Art, mich anzurufen und zu sagen, hey Junior, ich bin gerade flachgelegt worden. Und woher willst du es dann wissen? Ich hab's gehört. Was ist mit Squeaky? Hat er dir schon mal schlechte Drogen verkauft? Woher wissen Sie das? Antworte einfach auf meine Frage. Nein, immer nur das Beste. Er gehört zu diesen College-Knaben, die denken, Koks High ist eine religiöse Erfahrung, wie Acid in den 60ern. Das ist eine ganz saubere Transaktion. Wo ist Squeaky jetzt? Ich möchte mit ihm reden. Sie wollen ihn verhaften? Ich will bloß mit ihm reden. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Er wohnt genau gegenüber, dritter Stock. Gut, letzte Frage. Wie hat das Personal seine allnächtliche Ration gekriegt? Durch dich oder direkt von Squeaky? Von mir, das wissen Sie doch. Der Mann an der Tür schnappt sich den Dealer, bevor er ausverkauft ist. Ich hab ihr nur Koks gekauft in der Nacht. Auf Heroin war sie nicht aus. In diesem Päckchen ist also entweder Heroin drin gewesen oder es ist später ausgetauscht worden. Hat irgendwer Heroin gekauft in der Nacht? Ja, er hat drei Tüten gekauft. Wer er? Der Boss. Howie hat drei Tüten gekauft, das macht er immer. Wer ist da? Polizei, aufmachen. Nur einer? Nur einer. Was wollen Sie? Ich habe ein paar Fragen zu dem Disco Passion Mord. Kann ich reinkommen? Selbstverständlich. Aber ich kann Ihnen nichts erzählen. Sie kommen mir bekannt vor. Sie haben meine Sekretärin Janice kennengelernt. An der Bar mit Meehan. Ja. Und Sie versorgen den Laden mit Koks, stimmt's? Ich bin clean. Hier ist nichts. Wie gut haben Sie Arlene gekannt? Sie war eine Barbekanntschaft. Einer von den Menschen, wie man sie aus Kneipen kennt. Haben Sie mal mit ihr geschlafen? Nein. Nicht mal für einen Trip umsonst? Sie hatte genügend Leute, die ihr was gekauft haben. Wer? Junior, Paul, der Kellner oben, Meehan. Eine Menge reiche Typen standen auf sie. Sie war sich nicht zu fein, ein paar Dinge zu schaukeln oder ein paar Geschenke anzunehmen. Ein paar Dinge zu schaukeln? Na, im vierten Stock, wenn sie Pause hatte. Arlene ist rumgekommen. Ja, jetzt ist sie tot. Irgendeiner hat ihr Karussell angehalten. Sie glauben doch wohl nicht, dass es Howie gewesen ist. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Sagen Sie es mir. Vielleicht haben Sie in dieser Nacht mal einen Fehler gemacht. Hören Sie, Mann, ich mache keine Fehler. Ich deale in der Hauptsache mit Koks. Aber die Älteren stehen noch auf Heroin. Das macht die Landung weicher. Das sind so Überbleibsel aus früheren Zeiten, als jeder danach schmachtete, sich ein Tütchen Heroin reinzuziehen. Ich mache das bloß aus Höflichkeit. Und weil es meistens die Besitzer sind, die es haben wollen. Koks nehmen sie zum Geldzählen und zum Ficken. Junk, um schlafen zu gehen. Mein Koks kommt in Umschlägen mit blauen Wolken. Mein Junk mit einer roten Flamme. Da hast du ja Ordnung. Hat Arlene mal Junk von Ihnen gekauft? Kann sein. Aber nicht sehr lange. Arlene hat ihren Koks nämlich gedrückt. Ach nee. Alle fanden das abwegig. Drücken macht einen zum Junkie. Koks schniefen macht hip. Aber es war ihr egal, was irgendwer dachte. Sie hatte ein loses Maul, das ihr leicht Ärger einbringen konnte. Einschließlich den ermordet zu werden. Hallo? Moment, ich komm gleich. Okay. Hi, ich bin Liz. Hi. Sie sind Detective Andy. Junior hat mir Bescheid gesagt. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Ja. Und wie wär's mit einer schönen Scheibe Nusskuchen? Ach, meine Frau hat mich auf Diät gesetzt. Ich habe ihn selber gebacken. Ja. Sie haben mich rumgekriegt, danke. Gut, setzen Sie sich. Zucker? Milch? Nein, einfach schwarz, danke. Schmeckt ganz toll. Nur das Beste in der Disco Passion. Wie lange sind Sie hier schon, Köchin? Von Anfang an. Arlene hat mich mitgebracht. Danke. Man sagt, sie war ihre beste Freundin. Das war ich. Ich habe Arlene irgendwie verstanden. Sie hatte eine scharfe Zunge. Sah immer so aus, als würde sie Streit suchen. Ja, sie war einfach ein sehr unglücklicher Mensch. Gab es da einen bestimmten Grund? Liebeskummer. Schöne Mädchen verlieben sich immer in Sträucher. Howie? Daneben. Ah, Paul. Getroffen. Aber sie hat doch mit jedem was gehabt. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Also sie mag ihre Flirts gehabt haben, aber ihr Herz gehörte diesem billigen Strichbubi. Das müssen Sie mir erklären. Was gibt's denn zu erklären? Ist ein gut aussehender Bursche. Das weiß er, nutzt es aus. Besonders mögen tun Sie ihn wohl nicht, was? Ich mag die Art nicht, wie er vorgeht. Wie geht er denn vor? Er hat Arlene dazu benutzt, ihm hier einen Job zu besorgen. Mhm. Wir brauchen in dem Stock hier keinen Kellner. Alle sind mehr oder weniger hinüber. Wer immer noch was haben will, geht an die Bar und holt es sich selber. Aber er hat sie um die Hälfte ihrer Einnahmen gebracht. Dann auch noch was mit Lorraine angefangen. Mit Lorraine? Sicher. Sie ist genau wie alle anderen. Sogar noch schlimmer. Sie sieht diesen Typen und kann natürlich nicht widerstehen. Angefangen hat es sozusagen im Doppel. Wie meinen Sie das? Naja, Paul, Arlene, Lorraine und Howie. Lorraine nannte das ihre europäischen Nächte. Aber bald waren es wieder Einzelpaare. Plötzlich hatte Paul eine neue Wohnung, ein neues Auto. Arlene hat viel geweint, wenn auch nicht hier. Dazu war sie zu hart. Dann ist dieser Filmschauspieler dahergekommen und hat den Köder richtig ausgelegt. Ein größeres Haus, ein größeres Auto und eine Rolle in einer Erfolgsserie. Arlene hat gedacht, Paul würde sie vielleicht mitnehmen, denn der Bursche war nicht kleinlich. Aber er wollte nicht. Keine Spur. Er hatte keine Verwendung mehr für sie oder Lorraine oder Howie. Tja, vielleicht war es Selbstmord. Auf keinen Fall. Arlene hat nie Heroin geschossen. Ihre Droge war Koks. Sie war verliebt, aber so weit wäre sie nie gegangen. Das hatte sie schon ein paar Mal hinter sich. Tief im Innern war sie sich im Klaren, dass es vorbeigehen würde. In kürzester Zeit wäre ein neuer Freier da, der ihr Aufmerksamkeit schenken würde. Reine Routinesache. Und jetzt ist Paul in Kalifornien. Er ist abgehauen, bevor die Polizei da war. Also wenn Sie meine Meinung hören wollen, das war Mord. Ganz klar. Und dieser Krüppel Paul hat was damit zu tun. Das weiß ich. Wo steckt er? Ich habe ihn gefunden, Captain. Er ist auf dem Weg hierher. Soll sofort zu mir kommen. Oh, Captain, beruhigen Sie sich doch. Hank, Ihnen ist doch klar, dass das Ganze ein krummes Ding ist. Lieutenant Merrillo, seit wann verteidigen Sie Detective Andy? Captain, vielleicht sehen wir manche Dinge verschieden, er und ich. Aber er ist doch immer noch ein Kollege, der reingelegt worden ist. Hat er schon was von dem Foto in der Zeitung gewusst, als du mit ihm gesprochen hast? Nein. Nein? Wo war er denn da? Wollen Sie das wirklich wissen, Captain? Ja, er war in dieser blöden Disco und hat seine Nase in Sachen gesteckt, wo er sie lieber raushalten sollte. Captain, Sie kennen ihn doch. Ja. Andy. Aha, Detective Andy. Wie schön, Sie auch mal auf der Wache zu sehen. Ich bin sofort los, als ich die Nachricht bekam. Ich habe mit dir zu reden. Gerne, Hank. Nach Ihnen. Janice, keine Gespräche für mich. Und Sie, Lieutenant Merlo, ich denke, Sie werden schon was zu tun finden. Sehr wohl, Captain. Hast du die New York Post gesehen? Nee. Du hast es geschafft, auf die Titelseite zu kommen. Da, sie selber. Es ist ein abgekartetes Spiel. Ja, teilweise. Was hat dich bloß geritten, dich fotografieren zu lassen? So wie die Situation war, schien es eine gute Idee zu sein. Wir waren beim Feiern. Und da hat Howie den Fotografen rübergerufen. Großartig. Während er einen Mord plant, sorgt er dafür, dass du zusammen mit dem Opfer und dem Dealer auf ein Foto kommst. Du weißt, wer der Dealer ist? Ich weiß mehr über die ganze Geschichte, als du denkst. Dann weißt du wohl auch, wer das Strychnin in den Schnee gemischt hat. Es könnte Selbstmord gewesen sein. Jedenfalls wird das im Obduktionsbefund stehen, da bin ich sicher. Aber du denkst, es ist Mord. Es könnte sein. Es könnte der Freund sein, der verduftet ist. Es könnte der Schauspieler sein. Und vergessen wir nicht deinen Freund Howie. Aber wer auch immer, die Sache wird warten müssen bis zum nächsten Mal. Diesmal kommt es zu keiner Verhandlung. Was denn keinen kümmert, ist, dass jemand ermordet wurde? Wenn es sich um ein verkokstes Barflädchen handelt. und um einen Laden, in dem viele, viele Namen verkehren. Das reicht ja bis in die höchsten Kreise der Stadt, womöglich bis nach Washington, was weiß ich. Rat mal, wer da keine Rolle mehr spielt. Du hast einfach den Kürzeren gezogen. Das war schon mal so. Und wird auch immer wieder mal so sein. Du kannst nicht dauernd gewinnen. Ja, ist schon klar. Ja. Der Polizeipräsident hat mich gebeten, dich zu suspendieren, bis dein Name aus der Sache raus ist. Er hat gesagt, er hoffe, du würdest das verstehen. Also, gib mir deine Dienstmarke und die Pistole. Ja, selbstverständlich. Wo gehst du hin? Nach Hause. Mr. Tompkins, hier ist Lieutenant Moore von der Stadtpolizei New York. Hier ist eine Nummer, die nicht im Fernsprechverzeichnis steht. Ich habe sie erst gestern ändern lassen. Mr. Tompkins, ich möchte mit Paul sprechen. Ich nehme doch an, er ist bei Ihnen. Werden wir abgehört? Überwacht? Mr. Tompkins, bitte werden Sie nicht hysterisch. Sie werden nicht überwacht. Das hier läuft völlig unter uns. Ich möchte Ihnen bloß ein paar Fragen stellen. Ist okay, Nick. Ich habe nichts dagegen, ein paar Fragen zu beantworten. Sie sind Paul? Ja. Sie haben am Nebenanschluss mitgehört? Ja, sieht so aus, als wären alle Anrufe für mich gewesen oder wegen mir. Erst haben wir gedacht, es wäre schlecht für meine Chancen beim Film, doch stattdessen scheint es nur genützt zu haben. Haben Sie eine Idee, warum irgendwer den Wunsch gehabt haben könnte, Arlene umzubringen? Arlene hat ein loses Maul. Dauernd hat sie gestichelt. Offenbar hat sie jemanden allzu sehr gestichelt. Einschließlich Howie Meehan? Schon möglich. Obwohl schwer vorstellbar ist, dass der sie von so einer Zicke ärgern lässt. Es heißt, Sie hätten eine Beziehung mit Arlene gehabt. Ich habe ein paar Mal mit ihr geschlafen. Ich mochte sie. Es war einer von den Fällen, wo ein Mensch den anderen mehr mochte. Und Lorraine Meehan? Wer? Nick, bist du noch dran? Erzähl dem Mann einfach, was er wissen will. Sie hat mich überrascht. In welcher Hinsicht? Naja... Ich dachte, es wäre ein bisschen weiter als die anderen. Älter, weiser. Sie war völlig baff, als ihr klar wurde, dass ich sie nicht mitnehmen würde. Baff? Gelinde ausgedrückt. Ich war sicher, dass, wenn überhaupt, irgendwer Lorraine die Situation verstand. Es hat lange gedauert, aber schließlich konnte ich sie davon überzeugen, dass ich niemanden mitnehmen würde, weder Arlene noch sonst wen. Aber da hat mich doch der Affe gelaust, als ich merkte, dass ausgerechnet Lorraine nicht geschnallt hatte, was zwischen uns ablief. Ich habe übers Fernsehen mitgekriegt, dass man es für Selbstmord hält und nicht für Mord. Spielt das eine Rolle für Sie? Der Gedanke, dass Arlene sich wegen mir umgebracht hat, wäre nicht gerade angenehm. Obwohl es eine ganz gute Presse zu sein scheint. Und was wäre, wenn jemand anderer ihretwegen getötet hätte? Oh Gott. Hören Sie, Sie klingen schrecklich selbstgerecht. Ich hatte diesen beiden Damen gekündigt. Wenn Sie Schwierigkeiten hatten, klar zu sehen, dann ist das deren Problem. Wer ist das? Ja, das wär's. Nick, bist du noch dran? Ja. Sag dem Detektiv gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und machen Sie sich bitte nicht die Mühe, mich nochmal anzurufen. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Wer ist da? Ich bin's, Lorraine. Andy! Komm rein! War gerade beim Geldzählen. Ja, ja, das Geschäft. Wie üblich, Lorraine. Wir müssen den vierten Stock dicht machen. Hab's eben von den Anwälten gehört. Anscheinend war es Selbstmord. Howie wird wahrscheinlich innerhalb einer Stunde frei sein. Oh, das freut mich zu hören. Ich bin heute suspendiert worden. Ah, das mit dem Foto tut mir wirklich leid. Das ist nett von dir, Lorraine. Der Fotograf war ein bisschen sehr geldgeil. Ich sorge dafür, dass Howie ihn feuert, wenn hier alles wieder seinen Gang geht. Lorraine, können wir miteinander reden? Gerne. Wir beide haben noch nie richtig miteinander geredet. Ja. Worüber möchtest du reden? Fangen wir doch an bei dem Mord an Arlene. Ich sag dir doch, man hält es für Selbstmord. Lorraine, wir können doch offen zueinander sein. Ich bin hier nicht im Dienst. Das Morddezernat sieht in der Sache einen Fall von höherer Gewalt. Okay, Andy. Aber du willst doch etwas wissen. Nein, es dreht sich nicht darum, dass ich etwas wissen will, sondern darum, dass ich was weiß und es dich wissen lassen will. Was weißt du? Dass du Arlene umgebracht hast. Was bist du doch für ein Arsch! Du hast es immer noch nicht verdaut, dass er lieber mich wollte und nicht dieses langweilige Leben, das du und seine Eltern ihm aufschwatzen wollten. Lorraine, alles deutet auf dich. Naja, dann lassen Sie mal hören, Mr. Detective. Also gut. Wenn Howie es wirklich getan hätte, würde er es sauberer getan haben. Oder er hätte es tun lassen. Wenn es Selbstmord gewesen wäre, hätte er sich nicht selbst in Gefahr gebracht. Es gibt nur einen Menschen, für den er sein Leben riskieren würde, und das bist du. Motiv? Ich hatte dieses Weibstück satt. Richtig. Ich bin da erst nicht drauf gekommen. Warum solltest du das tun wollen? Vielleicht war es Selbstmord und Howie war bloß zur falschen Zeit am falschen Ort, aber das ist Howie nie. Und dann habe ich mit Paul in Kalifornien gesprochen. Du hast mit ihm gesprochen? Ich habe dauernd versucht, die Nummer rauszukriegen. Ja, gerade vor einer Stunde. Wahrscheinlich hat er dir erzählt, dass er und ja, ich... Ja, jeder hat mir das erzählt, Lorraine. Niemand hat es mit Sicherheit gewusst. Ach, hör doch auf, Lorraine. Was Paul gesagt hat, hatte nichts mit irgendwas zu tun. Aber es hatte alles erklärt. Ist doch alles Spinnerei. Wirklich? Er war überrascht. Überrascht? Ja, genauso wie ich überrascht war, dass du die Sache so tragisch genommen hast. Ich habe sie nicht tragisch genommen. Du wirst doch wohl nicht so einem Stricher glauben. Nein, ich würde einem Stricher nicht glauben, aber du hast es getan. Ich? Womit wir wieder bei dem wären, was Paul so überrascht hat. Dass du nämlich ernstlich angenommen hast, du würdest mit ihm nach Hollywood gehen. Dass du Howie verlassen und alles aufgeben würdest für etwas, was für ihn nicht mehr war als eine Geschäftsbeziehung. Eine Vergnügungsgeschäftsbeziehung, die gekündigt werden musste. Der spinnt doch. Er meinte, du hättest es schwerer genommen als Arlene. Ego, reines Ego, was da spricht. Und was mich überrascht hat, war, dass du Arlenes versteckten Andeutungen tatsächlich glaubtest. Du hast geglaubt, sie würde wirklich mit ihm gehen. Du warst ja völlig weg. Das ist nicht wahr. Sie hat deine Schwäche ganz klar gesehen. Das ist doch Regel Nummer 1 hier unten. Finde den schwachen Punkt eines Menschen und dann gib ihm den Todesstoß. Nein. Du hattest alles, wovon sie wusste, dass sie es nie haben würde. Sie hat immer verloren in der Liebe. Du hattest immer gewonnen. Howie, den Club, das Geld, sogar Paul für eine Weile. Aber das Blatt wendete sich, als er dich für Hollywood fallen ließ. Da warst auch du ein Verlierer, genau wie Arlene. Nein, niemals wie Arlene, die ist tot. Du willst nicht zugeben, dass jemand wie Arlene dir beikommen konnte. Es macht dir nichts aus, einen Mord zuzugeben, aber es fällt dir sehr schwer zuzugeben, dass du sie ermordet hast. Vielleicht hast du recht. Ich versteh's nicht. Doch. Ich versteh's. Ich war weg. So, ich war weg. Ja, ich hab gedacht, Paul wollte mich mitnehmen. Das hat sie gesehen. Ja, sie hat mich gequält. Dauernd. Spitze Bemerkungen. Ich bin hochgegangen. Der Gedanke, es könnte wahr sein, dass sie... Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe versucht, von Paul die Wahrheit zu erfahren, aber ich habe ihm einfach nicht geglaubt, so oft er es mir auch gesagt hat. Ich hab nicht mehr klar gesehen. Ich konnte nicht sicher sein, dass er mir die Wahrheit sagte. Ich war verrückt nach ihm. Zuerst war es toll, aber dann kam der Moment, wo ich mich total in der Situation verlor. Ich fing an, mir vorzumachen, dass es mehr sei, als es war. Er hatte mich völlig in der Hand. Der Geruch seines Haares, sein Körper, die Art, wie er mich anfasste. Ich liebte den Geschmack seines Fleisches in meinem Mund. Arlene konnte keine Ruhe geben. Ich wollte alle diese Gefühle abschütteln, diese Gefühle töten, aber ich konnte es nicht. Ich hasste sie. Die Vorstellung, dass sie mit ihm... Die Nacht, als du kamst, war ich weg. Einfach nicht da. Nichts hätte mich retten können, oder sie. So, nun weißt du ja alles. Howie! Gib mir einen Kuss, Baby. Aber ja, doch. Ich konnte Lorraine nicht alles hinschmeißen lassen. Außerdem wären in einem Mordprozess zu viele Leute hineingezogen worden. Ich konnte nicht sicher sein, ob sie von mir erwarten würden, Lorraine zu opfern. Dass sie wegen einer Fixerin, Hure, Barfrau niemals mich opfern würden, wusste ich. Howie, es geht um Mord. Lorraine hat jemanden umgebracht. Lässt dich das kalt? Ich wusste, du würdest die Wahrheit herausfinden. Das tust du ja immer, alter Junge. Ich musste dich aufhalten. Ich wette, während wir hier reden, wird der Fall als Selbstmord zu den Akten gelegt. Und deine Suspendierung wird aufgehoben. Andy, ich habe nicht gewollt, dass sowas passiert. Aber es ist nun mal passiert. Sie war selbstzerstörerisch. Wenn ich es nicht getan hätte, hätte es ein anderer getan. Denkst du auch so, Howie? Es ist wahr, Andy. Außerdem werde ich nicht deswegen alles aufgeben. Und was ist mit der Gerechtigkeit? Die ist Sache des lieben Gottes. Lassen wir sie ihm doch. Howie, du hast mich mit dem Foto ausgestellt. Das tut mir leid, Andy. Natürlich. Hast du gewusst, was passieren würde? Nein, es war bloß zur Sicherheit. Ich bin ein zu alter Hase, um nicht auf Nummer sicher zu gehen, wenn ein Bulle in der Nähe ist. Und vergiss nicht, Andy, du bist ein Bulle. Das verstehst du. Ich verstehe jetzt, wer du bist. Ich gehe jetzt, Howie. Du siehst also, dein Junge ist der schwarzen Witwe nicht hörig. Er ist ihr Partner. Viel Glück, Andy. Mach's gut, Howie. Wir sehen uns bestimmt noch. Gib Mama einen Kuss, Howie Baby. Sie hörten Detective Andy und der Disco Passion Mord. Hörspiel von Anthony J. Ingrassian, aus dem Amerikanischen von Wolf Teichmann. Die Personen und ihre Darsteller waren Detective Andy Manfred Krug, Lorraine Ursula Heyer, Howie Bodo Primus, Arlene Ute Christensen, Janice Monika Bielenstein, Harold Hubertus Bengsch, Hank Arnold Marquis, Frank Norbert Langer, Junior Michael Thomas, Squeaky Michael Kausch, Paul Hans Zischler, sowie Hansi Jochmann, Natascha Rybakowski, Christine Schnell, Florian Heufelder, Walter Jakob, Pavlo Kamolz, Uwe Müller, Rüdiger Wandel und Harry Wüstenhagen. Technik Ursula Plath und Erdmann Müller. Regieassistenz Reinhard Handel. Regie Werner Klein.